IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, für Sie unseren heutigen Themenschwerpunkt, The Sarangi Project, die Stimme der 100 Farben, zu präsentieren. Wie in all unseren Sendungen, Raga-CDs des Monats, hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik, gespielt von den renommiertesten Musikmeistern Indiens. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. The Sarangi Project. Für eine Sendung mag es vielleicht ein etwas ungewöhnlicher Titel sein. Er lehnt sich an seinen Namenspatron von Initiativen der 90er Jahre in den USA und England zur Rettung der Sarangi an. Die Sarangi ist ein indisches Streichinstrument, die indische Fiedel. Um ihre Herkunft ranken sich verschiedene Mythen und Theorien. Die Sarangi könnte auf einen Schüler des großen Pythagoras, den Ägypter Bo Ali ibn Sina, zurückgeführt werden. Im 13. Jahrhundert vor Christus wird in Sarang Devas Sanget Ratnaka die Pinaki Vina, ein Lauteninstrument mit ähnlicher Struktur der heutigen Sarangi, erwähnt. In weiten Teilen Indiens, wie auch in den Nachbarregionen von Nepal und Pakistan und besonders bei Musikliebhabern, Immigranten indischer Nationalität, erscheint die Sarangi in dem Bewusstsein, vom Aussterben bedroht zu sein. Wir wollen daher heute der spannenden Frage nachgehen, ob sich dieses Bild im 21. Jahrhundert bestätigt. Zunächst ein kurzes Klangbeispiel. Es vermittelt uns im Wesentlichen die tonale Grundcharakteristik dieses äußerst faszinierenden Instruments. Die Sarangi ist, wie wir noch hören werden, in ihren Eigenschaften für die indische Klassik der Idealtypus eines Instruments zur Interpretation der Raga-Form. Es sei zu Beginn dieser Sendung vorweggenommen, dass die Sarangi allen uns im Westen bekannten indischen Instrumenten wie die Sarod, der Santur oder die Sitar für die Akzentuierung der Raga-Skalen weit überlegen ist. Zunächst ein noch junger Sarangia und ein vielversprechendes Talent, das uns nun die Sarangi mit dem Raga Bhairav vorstellt. Sohaib Hassan ist 20 Jahre jung, lebt in Lahore, Pakistan, wurde von großen Meistern wie Ustad Kawara Hussein Khan, Ustad Natu Khan oder Ustad Hussani Buksh ausgebildet. Zu den Vorbildern von Sohaib gehört Pandit Ram Narayan, der das Solospiel auf der Sarangi im Wesentlichen geprägt hat. Auch ihn werden wir später zu Gehör bekommen. Zum ersten Mal eine Sarangi zu Gehör, mag ihr näselnder, gezogener, ein wenig metallisch scharf klingender Ton mit einem ausgeprägten Nachhall verwundern. Die Sarangi oder Saurangi ist in Indien bezeichnenderweise auch als die Stimme der 100 Farben bekannt. Das Idiom leitet sich aus zwei Wörtern der offiziellen Landessprache Hindi ab. Sau heißt 100 und Rang bedeutet Farbe. Sir Yehudi Menuhin, der große Geiger der westlichen Klassik, beschäftigte sich auf seinen zahlreichen Indienreisen intensiv mit dieser Musikkultur. Er urteilte über die Sarangi und im Besonderen über das Spiel von Ram Narayan, dem großen Meister dieses Instruments, wie folgt. Die Sarangi verkörpert am authentischsten das originär indische, mit dem Bogen gespielte Streichinstrument. Sie drückt am ehesten die indische Seele ihre Gefühle und das indische Denken aus. Dazu wollen wir den großen Meister selbst zu Wort kommen lassen, auf seinem Instrument der indischen Fiedel. Der Name Ram Narayan wird in Indien mit der Sarangi gleichgesetzt. Narayan stammt aus einer Musikerdynastie, die sich ungebrochen über 5 Generationen der indischen Musik widmete. Bereits im Alter von 14 Jahren war er bei All India Radio Lahore und später in Delhi angestellt. Ihm war dabei die ausschließliche Aufgabe als Begleitmusiker zugedacht, für die Hauptinstrumentalisten und Vokalisten. Eine für einen Sarangi-Spieler zu dieser Zeit durchaus typischen Funktion. Narayan entwickelte auch in dieser passiven Rolle seine Spielfertigkeit kontinuierlich weiter, während er in den 50er Jahren für die Filmindustrie Bollywoods Traumfabrik in Mumbai arbeitete, verschrieb er sich mit Unterstützung seines Bruders Pandit Chatterlal, ein Tabla-Spieler, der Aufgabe, die Sarangi als Soloinstrument zu etablieren. Die folgende Aufnahme stammt aus einer TV-Dokumentation, die in dem Unterhaltungsprogramm auf dem Hindi-Sender Star und Zaf ausgestrahlt wurde. Narayan spielt in Raga Alalia Bilawal. Er leitet sich aus dem Bilawal-Tat ab, einer der 10 Hauptragas nach Vishnu Naraja Bhaktande, und wird bevorzugt in der Morgenzeit als Morgenraga gespielt. Thank you. mit dem Raga Alaya Belawal die Stimme der 100 Farben eindrucksvoll vorführte, wirft sich für das neugierige Ohr schnell die Frage nach der baulichen Konstruktion und Spieltechnik einer Sarangi auf. Wie gelingt dieser unverkennbare Sound, eine Mischung aus Glasharfe, Violine und sogar dem Klangbild der Chennai, dem indischen Blasinstrument, nahe? Es gibt eine Vielfalt von Sarangi-Typen. Viele der Sarangi-Spieler treten mit Instrumenten auf, die 50 bis 100 Jahre alt sind. Keine Sarangi gleicht der anderen. Früher war es sogar üblich, dass sich der Musiker das Instrument selbst baute. Die besten Sarangis stammen nach Auskunft von Ustad Ghulam Sabir Khan, dem Mount Everest der Sarangis aus Meerut. Die heute verwendete 39-seitige Sarangi mag man als nahezu perfekt bezeichnen. Jede Veränderung oder Experimente der Weiterentwicklung würden die tonale Qualität dieses über Jahrhunderte entwickelte und heute sehr ausgereifte Instrument wohl eher beschädigen. Der 60 bis 70 cm große, blockhaft wirkende Körper wird aus massivem Holz ausgehöhlt und mit einer Ziegenhaut als Resonanzdecke bespannt. Darauf ist nur eine geschnitzte Saitenbrücke befestigt, über die 3 bis 4 aus Darm geflochtene Hauptsaiten führen. Sie werden mit einem aus Rosenholz und schwerem Rosshaar bespannten Bogen gestrichen. Ein Griffbrett im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Die Saiten werden bundlos mit 3 Fingern der linken Hand über die Fingernägel freischwingend abgegriffen. Diese schwierige Technik bedarf eines jahrelangen Trainings. Hinzu kommen 35 Resonanzsaiten. Sie gliedern sich in 4 Gruppen. 9 Saiten in der tiefen Tonlage werden diatonisch gestimmt, 15 Saiten chromatisch. Die Gruppen umfassen exakt einen Tonumfang von 1 Oktav mit zusätzlich 1 bis 3 gesonderten Noten, die darüber oder darunter liegen. Zwischen diesen Saitengruppen werden die restlichen Saiten gespannt, die bis zum Kopf des Instruments führen. Sie werden auf die Hauptnoten eines Ragas, den Swaras, gestimmt. Die Stimmung der 39 Saiten, die sich nach dem zu spielenden Raga ändert, erfordert eine sehr aufwendige Vorbereitung des Instruments und ein sehr geschultes Ohr. Eine wohlgestimmte Sarangi wird wie ein Bienensummen klingen und jeder Ton auf den Hauptsaiten führt zu einem echoähnlichen Mitschwingen der Resonanzsaiten. Die Sarangi ist zweifelsohne das am schwersten zu spielende Instrument Indiens. In dem Wissen um die Komplexität ihres Instruments hegten viele Sarangi-Spieler den Wunsch nach künstlerischem Freiraum und gesellschaftlicher Anerkennung. Dem war nicht so. Die Sarangi war aus ihrer Geschichte heraus zu einem Mauerblümchen-Dasein verdammt. Sarangi-Spieler waren gut genug, als Begleitung für die auf der Bühne im Vordergrund stehenden Sänger zu fungieren. Eine Vielzahl der herausragenden Gesangsmeister gewährten den Sarangi-Spielern keinen Freiraum der künstlerischen Entfaltung. Obgleich die indische Klassik, im Besonderen die nordindische, die Hindustani-Musik, zu 90% Improvisationskunst ist. Dies mag sich auch daraus erklären, dass in der indischen Klassik alle Instrumente dazu verwendet werden, die menschliche Stimme zu imitieren, zumindest ihr möglichst nahe zu kommen. Der Sarangi gelingt dies aufgrund ihrer Bauweise spielerisch und tritt damit in eine ernsthafte Konkurrenz gegenüber einem Vokalisten. Auf die Bedeutung des Gayaki Ang, einer Spieltechnik zur Imitation der menschlichen Stimme, den Mains, einem Art Gleiten, um 2 oder mehrere Noten zu verbinden, und den Gamakas, dem Oszillieren zwischen nebeneinander liegenden oder größeren Notenabständen, werden wir in einer gesonderten Sendung zur mikrotonalen Struktur von Ragas eingehen. Wie sich die Sarangi im ursprünglichen Sinne als Konterpart zum Gesangsinterpreten verstehen konnte und seitens der Sarangi-Meister verstehen wollte, wird uns folgendes Beispiel verdeutlichen. Die Inderin Ruchira Kale ist seit 1993 auf der musikalischen Bühne präsent und hat bis dato als Vokalistin eine mustergültige Musikerkarriere vorgelebt. Mit Sayan Morey erleben wir diese junge Künstlerin in einer Live-Performance der Semi-Klassik, der leichten Unterhaltungsmusik. Der Tumri-Gesang beispielsweise wird zu dieser Kategorie gezählt. Ruchira Kale wird hier von der Sarangi begleitet und ergänzt damit ihre Interpretation zu einem harmonischen Ganzen. Oh,